erneut soweit. Ich höre, wie mein Freund mir sagt, ne Party ist heute angesagt. Er holt mich um 8 Uhr ab, schon 5 Uhr, jetzt die Zeit wird knapp. Also schnell ins Badezimmer, duschen, föhnen, so wie immer. Und dann schick die Haare stylen, so gehört man zu den Geilen, die dann alle Frauen kriegen. Mein Gott, es ist schon 7, noch schnell Nasenhaare trimmen, dann mit dem Freund zur Party hin. Hey, ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder, denn da fühle ich mich zu Haus und lasse dann die Sau heraus. Seht ihr nicht mein buntes Hemd, woran man hier den Star erkennt? Sehen mich die Leute tanzen, steigen bei den Bräuten Chancen. Ist das Aftershave auch billig? Frauen im Suff macht es noch willig. Und ich kann sie alle haben, brauche gar nicht lange graben. Wenn grad keine Party ist, bin ich echt voll mal angepisst. Denn ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder. Willkommen auf der Party an, jetzt ist erstmal die Hausbar dran. Denn will man gut Party machen, muss man haben 13 Sachen. Erstmal braucht man gleich ein Bier, zweitens, drittens und auch 4. Dann 9 Wodka und das war's, so beginnt es mit viel Spaß. Bin ich dann auf Pegel drauf, setz ich mein schönstes Lächeln auf. Und dann an die erste ran, doch sie hat schon einen Mann. Das hält mich nicht weiter auf, vielleicht komm ich ja trotzdem drauf. Gerechtfertigt, das seh ich ein, fing ich mir dann eine ein. Hey, ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder, denn da fühl ich mich zu Haus und lasse dann die Sau heraus. Seht ihr nicht mein buntes Hemd, woran man hier den Star erkennt? Sehen mich die Leute tanzen, steigen bei den Bräuten Chancen. Ist das Aftershave auch billig? Frauen im Suff macht es noch willig. Und ich kann sie alle haben, brauche gar nicht lange graben. Wenn grad keine Party ist, bin ich echt voll mal angepisst. Denn ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder. Der Abend zieht immer weiter, alle schon sehr angeheitert. Und jetzt ist bei allen beliebt die Bewegung zur Musik. Gerade als alle gut abgehen, sehe ich da diese Frau rumstehen. Und um ihr zu imponieren, schießt mir ne Idee ins Hirn. Ich schreite zum Dancefloor, nehme mir ganz Großes vor und beginn mit Breakdance. Davon sind doch alle Fans, bis ich alle umschmeiße, als ich wild am Boden kreise. 13 Leute schwer verletzt und die Frau hat mich versetzt. Hey, ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder, denn da fühle ich mich zu Haus und lasse dann die Sau heraus. Seht ihr nicht mein buntes Hemd, woran man hier den Star erkennt? Sehen mich die Leute tanzen, steigen bei den Bräuten Chancen. Ist das Aftershave auch billig? Frauen im Suff macht es noch willig. Und ich kann sie alle haben, brauche gar nicht lange graben. Wenn grad keine Party ist, bin ich echt voll mal angepisst. Denn ich bin der Party-Tiger, brauche Party immer wieder.